Stattdessen stellt die KMK lediglich Längsschnittalternativen wie das Nationale Bildungspanel bereit, die aber für viele Fragestellungen nicht repräsentativ auswertbar sind. Offenbar verhindern einige Länder gezielt Erkenntnisse, die ihre Bildungspolitik in schlechtem Licht erscheinen lassen könnten, oder sie halten Daten unter Verschluss, die das Versagen einzelner Verantwortlicher belegen könnten. Damit sabotieren diese Länder eine umfassende, länderübergreifende Analyse der Probleme und versperren den Weg zu wissenschaftlich fundierten Lösungen, die die Situation bundesweit verbessern könnten. Ohne belastbare und vor allem vergleichbare Daten lässt sich die Chancengleichheit im Bildungssystem nicht verbessern. Wir brauchen eine solide Datenbasis, weil nur so Benachteiligung exakt lokalisiert, in ihren Ursachen erforscht und mit konkreten und überprüfbaren Maßnahmen abgebaut werden kann. Wissenschaftlich auswertbare Daten sind das Mittel, um unsere gesellschaftliche Realität ohne Verzerrung durch eigene Vorlieben und eigene Wunsch- und Angstvorstellungen abbilden und politisch darauf reagieren zu können. Wenn wir das gesamte Ausmaß an Bildungsungerechtigkeit in Deutschland mit Zahlen darstellen könnten, argumentiert der Bildungsforscher Benjamin Edelstein, würde zudem deutlich, dass soziale Bildungsungleichheit natürlich maßgeblich durch die Ungleichheit der materiellen Lebensverhältnisse bedingt ist. Armut, Vernachlässigung und kaputte Stadtviertel stehen in unmittelbarer Wechselwirkung mit der ungerechten Verteilung von Bildungschancen. Darum können Bildungschancen nur systematisch verbessert werden, wenn andere Politikbereiche, allen voran etwa die Steuer-, Sozial- und Wohnungspolitik, ihrerseits in die Verantwortung genommen werden. Konkret müssen wir demnach dafür sorgen, dass der Lebensmittelpunkt benachteiligter Menschen sich nicht auch noch in heruntergekommenen Gegenden konzentriert, wo ihre Kinder in maroden Schulgebäuden ohne Computer und mit ausgelaugten Lehrkräften weiter ins soziale Abseits geraten. Fachleute nennen dieses Problem sozialräumliche Segregation. Umgangssprachlich gibt es dafür ein härteres Wort: Ghetto-Bildung. Wenn Bildung eine Frage der Postleitzahl ist. SchülerInnen werden nicht irgendwo in einem abstrakten System benachteiligt. Das geschieht jeden Tag an ganz konkreten Orten, in Klassenzimmern und Schulen. Steht eine Schule in einer Wohngegend mit überdurchschnittlich vielen armutsbetroffenen und oder fremdsprachigen Familien, wird sie gern als Schule an herausfordernder, schwieriger oder sozial deprivierter Lage bezeichnet, die in benachteiligten Quartieren oder in einem sozialen Brennpunkt liegt und eine sozioökonomisch benachteiligte Schülerschaft hat. Diese Floskeln haben die Bildungsforscherinnen Laura Braun und Hanna Pfänder in einer Vergleichsuntersuchung über Förderprogramme für benachteiligte Schulen gesammelt. Im Vergleich zu anderen Standorten empfangen dort überdurchschnittlich viele Menschen Sozialhilfe, sie haben ein hohes Armutsrisiko, eine niedrige Bildungsqualifikation und geringe soziale Mobilität. Im Klartext existieren in Deutschland Schulen für Arme und Schulen für Bessergestellte. Und sie sind bereits an der Adresse zu erkennen. Nina Brem, Professorin für Schulentwicklung an der Pädagogischen Hochschule in Zürich, vergleicht die konkreten Merkmale dieser Schulen. In Mangellagen hätten sie häufiger Ausstattungs- und Personalmängel als der OECD-Durchschnitt. Gegenüber Schulen in begünstigten Lagen zeigten Problemschulen häufiger Personalmangel, größere Führungskräftefluktuation, mehr Geflüchtete und eine stärkere Konzentration leistungsschwacher Schüler. Zudem arbeiteten dort mehr Lehrkräfte, die über einen Seiteneinstieg und damit über eine typischerweise verkürzte Ausbildung in ihren Beruf gekommen sind. Der Fachbegriff für den Zusammenhang aus Wohnort und Bildungsqualität heißt Verräumlichung sozialer Ungleichheit.